2007. Yeah. Ja, ja, ich kann gar nicht aufnehmen. Ja, ja, 100 ohne Gummi, ja. Alles klar. Ja, ciao. Cookie Spit, Fire, Fick, Weiber, hör dein Track und skip weiter. Ich hab keine Zeit für deine Scheiße, weil ich mich feier. Guck, es ist so einfach, wenn dein Leben nicht zu Ende ist. Nur weil die Bravo sagt, dass du in diesem Jahr nicht trendy bist. Und was weiß ich, was irgendwann mit eurer Rente ist. Weil euer Album statt auf Weiß nur auf einem Handy ist. Oh Mann, ihr kennt die Kids. Scheiße, du bist schneller weg vom Fenster, als dir lieb ist. Du bist der, der jetzt die Teller wäscht. Ein schnelles Geschäft, doch im Ernst, mir tut es echt nicht leid. Weil Klingelton, Klingelton und Classic, einfach Classic bleibt. Pass mir jetzt das Mic. Ich bin unglaublich frisch, doch hol mir anstatt Goldketten lieber Essen auf den Tisch. Ihr wisst, wie es aussieht. Ich spit und rauch Kies, doch ich kann nicht selbst sein, ohne dass mein Image auffliegt. Und mal ehrlich, wer braucht eine Single schon, du Freak? Ihr macht keinen Rap, Homie, ihr macht Klingelton-Musik. Ihr braucht kein Talent, Bitch, nur ein Image und ein Beat. Und du kannst der Nächste sein, der einen Klingelton release. Und mal ehrlich, wer braucht eine Single schon, du Freak? Ihr macht keinen Rap, Homie, ihr macht Klingelton-Musik. Ihr braucht kein Talent, Bitch, nur ein Image und ein Beat. Und du kannst der Nächste sein, der einen Klingelton release. Ja, ja, Kurs, Kurs, Kurs, ja, noch liebst du dieses Leben wie Juli, aber Schmock, hier sind ein paar Jungs, die was dagegen tun. Sieh doch ein, wir sind ein paar Nummern zu groß für dich. Ich kann mir von dir nehmen, was ich brauch, doch es lohnt sich nicht. Du bist nicht fein, nur weil alle sagen, dass du ein Vogel bist. Du bist nicht dope, nur weil du stoned auf deinem Sofa sitzt. Du bist kein Pimbo, weil du im Opel von deinem Opa sitzt. Ich mach Party mit Chicks, mit Alk, ohne dich ist Tag und Nacht beschäftigt mit Rhymes überlegen. Überleg dir, warum bin ich nur so scheiß überheblich. Ich brauch keinen Gott, ich glaub bloß an mich. Du betest nach diesem Track, dass du ein Autogramm kriegst. Lauf los, Punk, ich bin dir meilenweit voraus. Mein Leben ist funny genug, ich hab keine Zeit für Glauben. Und mal ehrlich, wer braucht eine Single Show, du Freak? Ihr macht keinen Rap, Homie, ihr macht Klingelton-Musik. Ihr braucht kein Talent, Bitch, nur ein Image und ein Beat. Und du kannst der Nächste sein, der einen Klingelton release. Und mal ehrlich, wer braucht eine Single Show, du Freak? Ihr macht keinen Rap, Homie, ihr macht Klingelton-Musik. Ihr braucht kein Talent, Bitch, nur ein Image und ein Beat. Und du kannst der Nächste sein, der einen Klingelton release. M.I. Wenn ich bitte holen wollte ihre Handycam und rufen dreimal meinen Namen wie bei Candyman. Plötzlich ist ja jeder, der einen Song schreibt, gefährlich. Ihr hört euch an wie ein Dialog aus One Night in Paris. Ja, ich weiß, dass ich fly bin, ich kann es dir beibringen. Du hörst hier nicht irgendwelche Rapper, sondern drei Kings. Du bist kein Pimp und klingst wie ein Kleinkind. Doch pumpst es hier immer, weil du weißt, dass jede Line stimmt. Du kannst gerne denken, bei deinen Tracks geht was. Dieser Sound öffnet mir Türen wie ein Backstage-Pass. Ich kann nix dafür, dass du Zeilen zum Wegdrehen machst. Bei mir meinen sie nach einer geil und nach 16 krass. Ich kann gut verstehen, dass alle jetzt so klingen wollen wie ich. Euer größter Hit ist nicht mehr als ein Klingelton für mich. Und mal ehrlich, wer braucht eine Single Show, du Freak? Ihr macht keinen Rap, Homie, ihr macht Klingelton-Musik. Ihr braucht kein Talent, Bitch, nur ein Image und ein Beat. Und du kannst der Nächste sein, der einen Klingelton release. Und mal ehrlich, wer braucht eine Single Show, du Freak? Ihr macht kein Rap, Homie, ihr macht Klingelton-Musik. Ihr braucht kein Talent, Bitch, nur ein Image und ein Beat. Und du kannst der Nächste sein, der einen Klingelton release.